Hola Sandrita, hola Hugo, hola audiencia, muy buenas noches para todos. Bueno, acá como ya les dije, trayendo blues de todas partes del mundo, hoy les presento otra banda desde Alemania. Obviamente sepan disculparme alemán, pero la banda se llama Das Blues Gericht y ojalá les guste. El tema que estamos escuchando es Danger Seeker, que vendría a ser, según traducción Google, buscador de peligro. Wann man seine Fresse hält und wann man was riskiert. Wenn es Ärger gibt, bist du vorn mit dabei. Und was dann davon kommt, ja, das ist dir einerlei. Neulich in der U-Bahn steigen paar Typen ein. Vor mir, da wollen die nie was, nur du kriegst eine rein. Wenn wir um die Häuser ziehen, dann ist völlig klar, mir wird heute nichts passieren, denn du bist dafür da. Mal so langsam und mit Ruhe, das ist nichts für dich. Eine Woche ohne Stress, das gibt's bei dir nicht. Wenn es mit dir losgeht, dann ist mal wieder klar, du bist der Danger Seeker, offenbar. Machst du dich gerne an mit deiner durchgeknallten Art? Machst du sie alle an? Letzte Woche lief es gut, du gingst mit zu ihr. Ich kenne ihren Freund und der sucht jetzt nach dir. Hey Alter, du hast nicht kapiert, wann man seine Fresse hält und wann man was riskiert. Wenn es mit dir losgeht, dann ist mal wieder klar, du bist der Danger Seeker, offenbar. Este tema se llama Hosting, que según Google significa tos o tajada, porción. A continuación, Drextal, o según traducción, puesto sucio. Mittendrin, da wohnt mein Sohn. dass da überhaupt irgendwer wohnt. Hey Alter, ich glaub, ich sammel mal die Pfandflaschen ein. Ich glaub, ich sammel mal die Pfandflaschen ein. Bei dem, was hier so rumliegt, bekomm ich fast einen Monat Miete rein. Immer when es schlecht läuft, o algo así. Todos los temas han sido extraídos de su CD del año 2015, Was Basseres. Espero lo hayan disfrutado. Buenas noches y nos encontramos la próxima semana.